Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Antcast, Episode 113 diesmal. Jawohl. Und schon wieder eine Schlacht. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch schon von der letzten Schlacht richtig erholt. Ja. Mit Samsung gegen Apple und so weiter. Aber jetzt steht eine Schlacht vielleicht im eigenen Hause an. Ja, denn Amazon hat ja den Kindle Fire HD vorgestellt. Und ja, die Geschichte wurde schon natürlich ausgewertet von verschiedenen Apple-Blogs, was wieder die Zornesröte in mein Gesicht getrieben hat. Ja, ziemlich übel. Aber das war ja abzusehen. Hintergrund ist der, dass eben Amazon ein Tablet hat, das zwar unter Android läuft, aber so stark verändert ist bei dem Kindle Fire HD, dass man eben das so gar nicht mehr sehen kann. Ja. Immerhin wurde es diesmal aber erwähnt, im Gegensatz zu der ersten Vorstellung von Amazon mit dem Original Fire, da wurde es ja noch nicht mal erwähnt, dass dort Android arbeitet darunter. Ja, jetzt hat Jeff Bezos oder Bezos von Amazon das immerhin offen gesagt und komischerweise in den Apple-Blogs wurde das so dargestellt, als ob dieser Bezos gesagt hätte, Android-Tablets sind nicht gut für die Consumer oder nicht richtig geeignet für die Consumer und es wäre eine schlechte Erfahrung und so weiter. Das braucht man schon sehr viele Interpretationsfreiräume, um das so zu sehen. In der Tat hat er gesagt, dass Android alles erreicht, was Amazon braucht, ja, und immerhin die Flexibilität bietet, die Dinger anzupassen an die eigenen Bedürfnisse. Und sie haben auch gesagt, wir behandeln Android wie Linux, also als ein Basis-OS-Layer. Ja, und wir haben eine lange Tradition quasi, dass von Customisierung von Android, Anpassung von Android, Customisierung. Ach Gott, ich mache ja hier wieder neue Begriffe. Also Anpassung von Android und das sieht man eben dann am Kindle Fire HD. Klar, ich meine, sicher will Amazon hier seinen eigenen Fire verkaufen. Und wir müssen natürlich auch Werbung machen, weil der Nexus 7 ist nämlich technisch immer noch deutlich besser als der Fire, als der neue Kindle Fire. Also dabei ist die Maus kein Faden ab. Das ist einfach ein Fakt, technisch gesehen. Von der Oberfläche her, genau. Und das ist nämlich jetzt das Einzige, wo die sich unterscheiden können. Klar ist, dass der Fire ein reines Konsumentengerät ist, für die Inhalte von Amazon zu nutzen. Das reicht vielen auch. Ja. Ich sage mal, es ist kein vollwertiges Android-Tablet, so wie man sich das vorstellt. Es hat weder den offiziellen Android-Market drauf, ja, noch hat die Oberfläche noch irgendwie etwas mit Android zu tun. Man kann allerdings Android-Applikationen, die im Amazon App Store angeboten werden, nutzen. Der ist ja jetzt vor kurzem auch gestartet, in Deutschland auch. Und somit kann man eben, tja, auch Programme nutzen, die eben von Amazon angeboten werden. Klar, mit Tricks kann man sicherlich da mehr drauf machen, aber so ist es nicht gedacht. Während das Nexus 7 ein Tablet ist, das sehr wohl die original Android-Fläche drauf hat und auch eben als normales Android-Tablet vermarktet wird und nicht etwa als spezieller Reader. Aber natürlich zählt auch Google zu den Firmen, die jetzt haben wollen, dass man natürlich die Contents von ihnen auf dem Tablet liest. Deswegen ist natürlich das Nexus 7 auch sehr gut geeignet für eben zum Beispiel Google Books oder jetzt die Play Movies zu nutzen und eben anzuschauen. Also es ist eine regelrechte Schlacht im Gange zwischen den einzelnen E-Readern. Und ja, warum, jetzt, das hat jetzt wahrscheinlich geschockt, wieso sage ich, dass es eine Nexus 7 ein E-Reader ist, ganz klar, weil er eben auch für Google, von Google her mit der Intention in Umlauf gebracht wurde, eben die Inhalte wie eben Bücher und so weiter zu konsumieren. Und da ist ja auch nichts Schlechtes dran. Nur beim Nexus 7 hat man eben den Vorteil, dass man zusätzlich zur E-Reader-Funktionalität, wenn man so will, ein vollwertiges Android-Tablet hat, während der Kindle Fire einfach ein ja, ziemlich geschlossenes Konsumierungsgerät ist für die Inhalte von Amazon. Dann kam natürlich auch noch etwas, was verwundert hat, aber was auch zeigt die Abgrenzung zu Google von Amazon. Die neue Standard-Suchmaschine, die voreingestellt ist beim Kindle Fire, ist Bing, die Suchmaschine von Microsoft und nicht etwa Google. Das ist schon ein herber Tiefschlag für Google, würde ich sagen, weil da basiert das Geschäft von Google immer noch drauf. Und ja, vielleicht ist das die Antwort auf diese eigenen Stores, die eben jetzt Google anbietet mit dem Play Store und Play Books und hin und her. Gut. Was soll man sagen? So ist es halt, die Schlacht geht eben auch untereinander weiter. Amazon macht da zwar keine so markigen Sprüche, ja, aber immerhin sind die Aktionen, die Amazon macht, doch schon ziemlich klar zu sehen. Wir haben hier unseren Kindle Fire und Android interessiert uns relativ wenig. Und das ist natürlich in gewisser Weise schade. Trotzdem, zum Kindle Fire, Entschuldigung, zum Nexus 7 wird sowieso noch in nächster Zeit etliches geben, weil das jetzt auch über den Play Store zu bestellen ist. Und ich werde in den Community News schon mal Erfahrungswerte von, na, wer hat's geschrieben? Ja, wer hat's geschrieben? Der Philbo, genau. Ja, das werde ich auch nochmal ansprechen. Und vielleicht mit etwas Glück in 14 Tagen gibt es dann sogar ein Review. Zusammen mit dem Mo. Mal sehen, wie das weitergeht da. Gut, was gibt's noch weiter? Kindle Paperwhite, das ist natürlich ganz klar ein E-Reader oder sogar kein Android OS drauf, soweit ich das weiß. Das ist ein ganz normaler E-Reader. Warum ich das jetzt erwähne? Kobo bietet auch einen E-Reader an und sogar mehrere und bietet jetzt auch ein 7 Zoll Ice Cream Sandwich Tablet an. Also es geht jetzt so richtig rund und man sieht, die Übergänge sind jetzt fließend. Die E-Reader-Anbieter kommen auch immer mehr mit Android-Tablets raus und da wächst halt was zusammen. E-Ink-Display, ich finde es immer noch zum Lesen besser. Aber man muss ganz klar sagen, die Displays haben sich in der letzten Zeit so dramatisch verändert, dass man also nicht mehr davon sprechen kann, irgendwie ein komisches Bild vor Augen zu haben. Zumindest nicht bei den High-End-Tablets oder eben zum Beispiel beim Nexus 7 oder Galaxy Tab 2 7 Zoll. Die haben ein sehr, sehr gutes Display und da kann man auch längere Zeit lesen, ohne Probleme zu bekommen. Im Gegensatz zu den alten LCD-Displays, da kriegt man ja schon die Krise, wenn man eine halbe Stunde liest. Und die Schlacht, die wird noch hier weitergehen. Das ist hier ihr erster Anfang. Allerdings frage ich mich auch, wo das hinführen soll, denn es gibt schon so viele E-Reader. Also man kann im Prinzip sagen, die E-Ink-E-Reader, so leid mir das tut, die sind tot. Ja. Auch wenn jetzt hier Kindle weiter mit diesen neuen Paperwhites rauskommt, die eben ein kontrastreiches Display haben. Das heißt, der Hintergrund ist wirklich weißer und die Schrift hat etwas mehr Kontrast mit 212 Pixel pro Zoll. Das ist schon ziemlich viel. Und das sieht auch ganz, ganz toll aus. Nur ich glaube, da ist einfach schon die Luft raus, weil man eben dann nur noch schwarz-weiß lesen kann. Solange es noch kein Farb-E-Ink gibt, ist das Ganze hier auf dem absteigenden Ast. Ja. Das sieht man eben halt auch daran, weil eben immer mehr Firmen normale Tablets als E-Reader umfunktionieren mit normalen Displays, oder was heißt mit normalen Displays, meistens IPS-Displays, die sind ja, wie gesagt, sehr gut, und dann eben anbieten als Gerät, um die Inhalte zu lesen. Dann gibt es noch einen Formatkrieg, das müssen wir auch nochmal sagen. Amazon bietet halt ein rundum verschönertes Gefühl beim Kaufen von den ganzen Sachen. Auf jedem Kindle-Gerät, egal ob mit E-Ink oder eben mit dem Tablet, mit dem Fire oder am Computer oder an Smartphones, da kann man überall die gekauften Bücher lesen, ohne dass man irgendwie großartig hier was von einer SD-Karte auf die anderen schieben muss, mit dem Computer rumkopieren muss. Das gehört alles der Vergangenheit an. Und das Problem dabei ist, dass eben das Kindle ein eigenes Format hat oder der Kindle ein eigenes Format hat, das zu gar nichts kompatibel ist. Das heißt, solange man sich im Kindle-Universum befindet, ist es alles wunderbar, außerhalb sieht es schlecht aus. Also das heißt, mit meinem E-Reader kann man da gar nichts damit anfangen. Wie gesagt, das wird, da bin ich auch realistisch, nur wenige Leute interessieren, weil es eben ja auch die Apps für Android-Geräte gibt, um Kindle Sachen zu lesen. Ja. Auf der anderen Seite bietet eben jetzt Google mit seinem Reader-System die Software an, ebenfalls für alle Androids. Und jetzt eben auch mit dem Nexus 7 an, sag ich mal, ein E-Book-Reader im Tablet-Format als Hardware an. Und die Sachen sind auch untereinander kompatibel. Wird also genauso gemacht. Die Bücher sind in der Cloud und kann von überall her abgerufen werden. Auch für die fürs Offline-Lesen zwischengespeichert werden auf den Geräten. Und es ist auch am Computer verfügbar, das darf man auch nicht vergessen. Also genau wie das Cloud, wie der Cloud Reader zum Beispiel von Amazon, kann man auch die Bücher im Internet lesen, also am normalen Desktop über den Browser. Das geht alles. Von daher ist es auch okay. Plus, dass das eben ein EPUB-Format ist, und ja, da kommt es jetzt wieder langsam, ja, gibt es die Schwierigkeiten. Ich werd jetzt gleich dazu noch was sagen. Also, es ist das EPUB-Format. Man kann auch andere EPUBs lesen, ja, mit dem Nexus 7. Aber die EPUBs von anderen Firmen, die mit Adobe App DRM ausgestattet sind, die kann man nicht einfach in die Playbook App laden und dort lesen oder eben komfortabel über die Cloud abgleichen, so dass sie überall lesbar sind. Die muss man extrem umständlich rumkopieren und dazu braucht man auch, wenn man nicht mit allen möglichen Tricks arbeitet, mit Calibre und fragwürdigen Grauzonen-Plugins, muss man auch Windows haben, ja, für die Digital Edition. Da wird dann das EPUB von dem anderen Anbieter installiert und von dort aus kann man es dann wieder auf den E-Book-Reader bringen oder in eine App. Aber nicht in die Playbooks-App. Dazu braucht man wieder eine separate App. Aber diese separate App, die gibt es natürlich auch für den Kindle Fire. Ja, und die gibt es natürlich auch unabhängig jetzt von den Google EPUBs, sage ich mal jetzt. Der einzige Vorteil ist, dass man eben EPUBs, die man bei Google kauft, auch auf anderen Hardware, E-Ink-Readern beispielsweise wie dem OYO oder eben dem Kobo lesen kann, ja, wenn man diese registriert. Aber zur Übertragung, das wird dann halt wie gesagt sehr umständlich über die Windows-Oberfläche gemacht mit der Adobe Digital Edition Software und da kann man auch nicht beliebig viele Geräte registrieren, sondern da gibt es also natürlich auch Einschränkungen. Irgendwann kommt man da vielleicht auch ans Limit von den Geräten. Also, das Ganze ist hält sich so die Waage. Wer das Nexus 7 nutzen will zum Lesen, da sollte sich eben an die Inhalte halten von Google. Und wer eben das nächste, den Kindle Fire hat, den HD, der sollte sich eben an die Inhalte von Amazon halten. Beides kann man allerdings, wie gesagt, durch externe Apps auch auf dem jeweiligen anderen Gerät machen. Das heißt, ich kann auch Playbooks lesen mit dem Kindle Fire, aber ich kann auch Kindle Bücher lesen mit dem Nexus 7. Aber nur, weil es eben die entsprechenden separaten Apps gibt. Die Formate selbst sind da ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Ihr seht, also das ist schon ziemlich, ziemlich verworren, das Ganze. Und ein normaler Konsument, der hat halt da Probleme. Deswegen wird er sich von Anfang an entscheiden. Amazon-Inhalte, dann hole ich mir ein Kindle. Google-Inhalte, dann hole ich mir ein Nexus 7. Nur das Problem ist, dass Google hier deutlich bewerben muss noch, diese Funktionalität, weil dass man über Amazon E-Books lesen kann, das weiß jeder. Dass man das über Google auch kann, über die Nexus 7 Tablets, das ist noch nicht ganz so weit bekannt in der normalen Bevölkerung. Also da muss noch was gemacht werden. Also die Schlacht ist im vollen Gange. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann noch jemand mit einem dritten Format käme. Ich bin sowieso gegen jede Art von DRM, aber das nützt mir natürlich auch nichts, wenn ich Bücher lesen will. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu schlucken, was es gibt. Und deswegen auch oder deswegen muss man auch hoffen, dass eben Google hier möglichst viele Titel einkauft und nicht sich jetzt auf den Lorbeeren da ausruht, weil von der Anzahl von der Titel her ist auf jeden Fall Amazon noch weit vorne. Das muss sich ganz, ganz schnell ändern. Dann bin ich auch zufrieden. Ja, also das war es jetzt erstmal hier vom Thema der Woche. Ach, da werde ich sicherlich noch einiges dazu sagen. In den nächsten Sendungen bestimmt. Und wie gesagt, wir haben ja noch die Reviews von dem Nexus 7, das in Deutschland dann verkauft wird über den Google Play Store, wer es noch nicht weiß. Ganz genau. Jetzt mal, na, zu den News. Ganz klar. Und was steht am Anfang? Noch ein Gaming-Tablet. Das Wigipad. Ja. Ich habe ja gesagt in der letzten Sendung, dass hier diese Gaming-Lösungen für Android hier aus dem Boden sprießen. Da war schon Arcos, das ein neues Gaming-Tablet rausgebracht hat. Und jetzt eben auch noch ein anderer Anbieter. Wigipad bietet ebenfalls ein 7 Zoll Tablet, wenn ich es richtig weiß, mit Tegra Free Chip und Jelly Bean soll das ausgeliefert werden. Analog Dual Sticks und so weiter und so weiter. Also die ganzen Anforderungen, die man eben erwartet von sowas. Die Besonderheit daran ist, dass dieses Tablet von GameStop vertrieben wird, zumindest GameStop in den USA. Ob unser GameStop das hinbekommt, weiß ich noch nicht. Ich hoffe es ja. Das ist quasi dann ein Gamer-Tablet, das immerhin schon einer der ganz, ganz großen Spiele-Vertriebsfirmen hinter sich hat. Und ich habe eben gesagt, ein 7-Zoll-Display, das stimmt nicht. Das ist, Wigipad ist ein 10-Zoll-Display. Ich habe gerade eben auf der GameStop-Seite nochmal nachgeguckt. Tegra 3 Quad-Core-Prozessor, sehr schön, 1 GB RAM. $499 soll das Ganze kosten. Das heißt, 499 € bei uns, das ist natürlich schon über dem Budget für die meisten Gamer für so ein Gerät. Also das sollte sich schon eigentlich in dem Bereich von Gaming-Konsolen bewegen oder Mobile-Gaming-Konsolen. Also das heißt, 199 €, da kriegt man eine gute PSP dafür. Das ist auch nicht schlecht. Und das sollten die Hersteller da im Auge behalten. Schon 499 ist schon ziemlich heftig, muss man ganz klar sagen. Klar, großes Display und so, aber ich weiß nicht. Also wenn das nicht noch subventioniert wird von GameStop, dann weiß ich auch nicht, wie das erfolgreich sein soll. Dennoch ist es interessant, wie viel Gaming-Geräte jetzt hier rauskommen von oder für Android, und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann habe ich die Woche, ich habe gedacht, mich haut's um, als ich das gesehen habe. Wahnsinn! Es gibt ein neues Samsung Galaxy S Relay 4G. Und das ist mit Tastatur. Endlich wieder ein Handy mit einer Hardware-Tastatur. Ja, aber leider, leider. Erstmal USA bis jetzt only, klar. Android 4.0 ist drauf. Dann 4 Zoll Super AMOLED-Display, sehr schön. 1,5 GHz Dual-Core Snapdragon-Prozessor ist okay. Also es entspricht technisch nicht dem normalen Samsung Galaxy S, auch wenn das Samsung Galaxy S Relay heißt. Das entspricht eher dem Samsung Galaxy S2, ja, von den Daten her, wenn man das überhaupt vergleichen will. 4 GB Speicher ist eingebaut und man kann eine Micro-SD-Karte reinsetzen bis 32 GB. Sehr schön. 3,5 Zoll Klinkensteckeranschluss. Warum wird das eigentlich immer noch erwähnt? Ist das nicht mittlerweile ganz normal? Gut, okay. Wi-Fi-N. DNA-Server ist mit integriert, wie ja bei üblich auch bei den Samsung-Geräten. Bluetooth 3.0 und NFC ebenfalls. Oh, 5-Megapixel-Kamera. Naja, da hätte ich mir vielleicht doch eine 8-Megapixel eher gewünscht. Und ein 1,3-Megapixel-Front. Frontkamera, eine 1,3-Megapixel-Frontkamera. 720p-Videoaufzeichnung ist da möglich damit. Und natürlich, wie gesagt, das Hauptaugenmerk auf die richtige Hardware-Tastatur. Das wird dann auch oben hochgeschoben und dann kann man wieder tippen. Ach, G1-Erinnerungen werden da wach. Und man das so richtig schnell schreiben konnte, ohne dass einem Autokorrekt dauernd die Texte verhunzt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich sage ja auch nichts. Also mittlerweile, es geht schon mit dem Schreiben auf dem Touchscreen, ja. Auf dem Tablet nervt es mich manchmal wirklich. Aber es geht schon für kurze Mitteilungen und so weiter zu schreiben. Wie gesagt, Autokorrekt, da müsste endlich mal die Autokorrekt-Funktion von Google verbessert werden. Auch die von Jelly Bean ist bei weitem nicht so gut wie zum Beispiel SwiftKey. Aber wenn ich SwiftKey installiere auf meinem etwas betagten Gerät, dann braucht es wieder viel, viel Platz. Unnötige Tastatur wird installiert, zusätzlich zu der, die eh schon im Gerät ist. Und das Gerät wird merklich langsamer. Und bei Eingaben von dem von Buchstaben ist SwiftKey dann deutlich langsamer als die integrierte Jelly Bean-Tastatur. Aber wie gesagt, vielleicht ist das was, wo man dann für die neue Version von Jelly Bean mitmachen kann. Also da ist noch auf jeden Fall noch Potenzial zum Verbessern drin mit den Soft-Tastaturen. Und deswegen finde ich eine Hardware-Tastatur mal wieder gar nicht schlecht. Ja. Schauen wir mal, ob das bei uns ebenfalls rauskommt, das Tablet. Dann ebenfalls interessant und ganz nett, 20 Millionen Galaxy S3 Telefone sind verkauft und während wir hier reden, werden immer noch mehr verkauft. Jeden Tag, ziemlich viele sogar. Und das freut natürlich Samsung und da haben die auch ihre ganze Reihe voll Mädels aus ihrer Firma, die alle scheinbar Models sind. Spalier stehen lassen und haben eben diese 20 Millionen, ja, schön in Szene gesetzt. Und es ist schon beeindruckend. Also 20 Millionen, sehr, sehr gut. Finde ich cool. Ich habe noch mehr Zahlen. Ja. Hier, aber erst nochmal, Motorola verspricht, die meisten Handys von 2011 sollen Jelly Bean bekommen. Da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Wobei sie sagen ja nicht alle, sondern die meisten. Was das heißt, na, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Also, das soll heißen, dass die meisten Geräte, die eben 2011 erschienen sind, nicht unbedingt jetzt gekauft sind, ja, sondern die 2011 neu herausgekommen sind, 2011 neu herausgekommen sind, die sollen fast alle eben dieses Jelly Bean bekommen. Die 2012er Geräte gehe ich mal dann davon aus, dass alle ein Update auf Jelly Bean erfahren. Und immerhin, das lässt ja mal noch hoffen, aber naja, bei Motorola bin ich immer vorsichtig, auch nach der Übernahme klappt da nicht alles ganz so. Zum Beispiel kommt jetzt das neue Droid Razr heraus und das kommt noch mit Ice Cream Sandwich. Hallo? Und das bei einer Firma, die jetzt Google gehört, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Also da hätte ich lieber das Droid Razr noch 2, 3 Monate verschoben und dann mit dem aktuellen Betriebssystem herausgebracht, weil das kann wirklich nicht sein. Ja, also da, naja, schade, schade, muss ich das sagen. 22% der Android-Geräte sind aber jetzt immerhin bei 4.0 oder höher. Das ging relativ schnell auf einmal. Wahrscheinlich, weil viele Hersteller jetzt Angst haben, ja, wegen den Klagen von Apple. Da müssen sie das jetzt schnell updaten, denn das Ice Cream Sandwich, ab Ice Cream Sandwich sind da wesentliche Faktoren geändert worden, dass eben das nicht mehr sich so beißt, ja. Was ich auch Blödsinn finde, aber naja. Auf jeden Fall 4.0 ist da stark vertreten und dann eben 4.1. Da ist natürlich nur ein paar Prozent, ja, aber das wird sich ja dann geben. Immerhin, sehr schön. 22,1% haben jetzt 4.0 und höher. Weitere Zahlen. Das ist ja richtiger Zahlenmarathon heute. Und zwar sagenhafte 1,3 Millionen Aktivierungen pro Tag. Leute, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich glaube, bei 400.000 waren es pro Tag. Man muss aufpassen, ja. Weil irgendwann wird die Zahl nicht weiter steigen oder vielleicht sogar erstmal sinken. Aber dann ist sie trotzdem noch ziemlich hoch. Das habe ich dann auch nochmal bei 500.000 gesagt, bei 700.000, bei 800.000. Ich sag's aber jetzt auch nochmal. Ja. Bei 1, ich muss das nochmal, 1,3 Millionen Aktivierungen pro Tag. Irgendwann ist Schluss. Ja, dann, ach, mir graut's ehrlich, so sehr ich mich freue darüber, über diese Aktivierungszahl, so graut's mir schon davor, wenn die Presse irgendwann dann schreibt, ja, letzten Monat waren es 1,3 Millionen Aktivierungen pro Tag. Jetzt sind es nur noch 1,2 Millionen Aktivierungen pro Tag. Das zeigt, dass Android auf dem absteigenden Ast ist. Das wird kommen, Leute, das wird kommen. Deswegen, je höher die Erwartungen hier gesteckt sind, desto krasser wird dann das Fehlurteil der Presse ausfallen. Und es wird sich halt irgendwann, lässt sich das nicht vermeiden, weil irgendwann kann es nicht mehr erhöht werden, die Zahl der täglichen Aktivierungen. Ja, das ist so weit vor der Konkurrenz mit den täglichen Aktivierungen, das kann man sich kaum ausmalen. Ja. Und es sind dann auch 500 Millionen Geräte knapp weltweit jetzt verkauft worden. 500 Millionen. Ja, da brauche ich nicht mehr zu sagen, wer unumstrittener Marktführer jetzt ist. Das sind die Android-Geräte, ganz klar. Und Samsung hat halt eben da einen großen Anteil an diesen Zahlen. Das muss man auch sagen. Ja, also besser kann es momentan gar nicht laufen für Android. Statt weniger gibt es immer mehr. Und die Basis wird auch immer größer. Jetzt fangen die Programmierer auch an, selbst die Hardcore-Apple-Fanatiker fangen jetzt an, ihre Apps langsam mal zu portieren, weil, naja, können sich halt dann nicht mehr wehren, auch wenn sie das nur sehr, sehr ungern machen. Ich hasse das. Eigentlich bin ich ja dafür, dass oder mache ich eigentlich automatisch so, dass Leute, die so lange gebraucht haben, um auf den Android-Zug zu springen und jetzt langsam ihre schon 2 Jahre alten iOS-Apps exportieren oder konvertieren auf Android, die können mal gestohlen bleiben, ja. Wer hier nur auf eine Plattform kommt, weil sie ansonsten Angst haben, dass sie ihr Brötchen nicht mehr verdienen können, der kann auch Android-Fan bleiben, ja. Wir brauchen keine Leecher, wir brauchen Leute, die auch Android mögen, Entwickler, die Android mögen. Das macht sich dann auch in dem Programm bemerkbar. Lieblos hingeklatschte Android-Apps von iOS-Fanatikern, die das nur machen, damit es eben auch eine App für Android gibt, damit die 1.000 Anfragen pro Tag dann etwas zurückgehen, die können auch gestohlen bleiben. Ja, sorry. Die hätten sich vorher sollen mal überlegen, bevor sie hier sich komplett für eine Firma einspannen lassen und alles andere ignorieren. Ja. Jetzt werde ich wieder so richtig schön aufbrausen. Ja. Aber das muss doch mal gesagt werden. Also so Sachen wie Instapaper oder so, die werden mir niemals auf mein Android kommen. Da nehme ich lieber die Dienste, die sich schon früher für Android entschieden haben und da dann auch wesentlich bessere Apps bringen und nicht die Apps von Drittanbieter programmieren lassen, weil sie selbst ja sich nicht die Android die Finger schmutzig machen wollen. Ja, die können sich ihre Apps sonst wo hinstecken. Sorry. Adobe Photoshop, die waren allerdings schon etwas früher bei Android. Die haben offenbar das so früher schon erkannt, ja, wo das Potenzial liegt. Und die bringen auch das Adobe Photoshop Touch jetzt raus in einer schönen neuen Version. Oder was heißt raus? Die ist schon draußen. Knapp 8 € kostet das, glaube ich. Die App 97, genau. Und dafür gibt es eine umfangreiche Fotobearbeitungssoftware, also umfangreich für Handyverhältnisse, ja, die auch in höheren Auflösungen jetzt arbeiten kann, bis zu 12 Megapixel, eine höhere Performance jetzt hat, auch Tutorials sind drin und sehr, sehr viele Effekte und Möglichkeiten, eben das Bild nach Lust und Laune zu bearbeiten. Es ist so richtig interessant. Ich hätte auch nicht mehr gedacht, dass ich mal noch eine Adobe-App hier lobe. Ja. Braucht viel Speicher. Ja. 46 Megabyte Download. Das heißt, da kann man durchaus mit 60 Megabyte Minimum installiert rechnen. Minimum. Also braucht man schon ein bisschen Speicherplatz. Wird auch sage ich mal logisch, wenn man hier sieht, was das Programm alles drauf hat, dann kann man sich auch ausmalen, dass man ein etwas leistungsstärkeres Gerät bräuchte. Ja, also muss man jetzt nicht haben, aber ist schon sinnvoll, damit zu arbeiten. Hinzu kommt ein Cloud-Speicher noch, der angeboten wird von Adobe, und zwar diese, wie heißt die nochmal? Creative Cloud, genau. 2 GB Cloud-Speicher kostenlos mit dabei. Und ja, also bevor ich euch jetzt alle Effekte und Sachen aufführe, die man damit machen kann, es ist verdammt viel. Ja. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit mit dieser anderen App. Wie heißen die nochmal? Adobe Photoshop Express, das ist was anderes. Die gibt's kostenlos, ja. Und da sind halt mehr oder minder, also mit einer reduzierten Auflösung, mehr oder minder gute Effekte, die man schnell dem Bild da hinzufügen kann. Aber nichts, was man jetzt nicht auch zum Beispiel mit Ice Cream Sandwich oder mit Jelly Bean machen könnte, mit dem integrierten Fotoeditor. Ganz anders eben dieses Adobe Photoshop Touch. Da kann man schon wesentlich mehr machen. Also das geht wirklich schon in Richtung ernsthafter Bildbearbeitung, was natürlich am einem Touchscreen, naja, ein bisschen zweifelhaft ist, aber es geht. Bei Tablets ist es dann vielleicht auch schon interessanter, ja, wenn man dann eben großen Screen hat und für Leute, die unterwegs schnell mal etwas mehr am Bild bearbeiten müssen, bevor sie das Bild verschicken oder blocken, ist wirklich eine gute Sache. Und 8 € für so eine Software ist eigentlich auch nicht so viel, oder? Ja. Okay. Ist aber trotzdem nicht App der Woche geworden. Ja, das ist etwas ganz anderes. Ja, werde ich gleich noch dazu kommen. Aber ich habe noch ein paar News. Und zwar das Motorola Droid Razr ist ein ganzes Aufgebot. Ich habe es eben ja schon mal angesprochen. Leider kommt das Ganze mit Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Das ist natürlich ein riesen Showstopper, sage ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem ist das Hardware-Line-Up ganz gut gelungen, finde ich. 4,3 Zoll hat das Original Razer ja gehabt. Und hier gibt es jetzt das Razer HD zum Beispiel, 4,7 Zoll mit AMOLED HD Display mit 1280x720 Bildpunkte Auflösung. Und wir haben 1,5 GHz Dual-Core, Qualcomm, Snapdragon-Prozessoren. Vielleicht kommt da in Europa dann auch eine Version mit Quad-Core-Prozessor raus. Müssen wir mal schauen. und 1 GB RAM, 32 GB interner Speicher, aber keine SD-Karten-Unterstützung. 8-Megapixel-Kamera mit LED-Flash, also so ja, durchwachsene Daten. Der Razer HD hat allerdings auch eine 2530 mAh Akku und das ist schon mal nicht schlecht. Ich will immer wieder sagen Batterie, weil es Englisch Battery heißt. Ja. Sorry, ist ja eigentlich auch eine Batterie. Ist ja Wurst. Und das Razer Max hat sogar einen 3300 mAh Akku. Und das reicht dann aus für 13 Stunden Videoplayback oder 8 Stunden Websurfen. Das ist eine ganze Menge. Ja. Also so ein Akku würde ich mir dann schon mal wünschen. Gibt auch noch kleineres an 4,3 Zoll AMOLED-Display-Gerät mit 960x540, ebenfalls 1,5 GHz Dual-Core mit Ice Cream Sandwich 4.0, auch 8 Megapixel-Kamera drin. Und das soll es dann schon relativ günstig auch geben. Also jede Menge neue Troid Razer. Da haben wir das Troid Razer Max HD, Troid Razer HD und Troid Razer M. Genau. Also, Motorola baut da ihre Produktpalette etwas auf oder aus. Und naja, dann kann man schon mal gespannt sein. Sind das schon die ersten Zeichen nach der Google-Übernahme? Ich hoffe es nicht, sonst wäre nämlich ja Jelly Bean dabei, ja. Brr. Ich könnte mich da aufregen. Für alle Anime- und Manga-Fans, die schon sehnsüchtig gewartet haben auf die Mirai Clock Free, die erscheint noch diesen Monat im Play Store kostenlos. Das ist so eine Pseudo-3D-Anwendung, hauptsächlich, naja, eine Uhr, aber ist die berühmte Mirai Kusanagi drauf, ja, naja, eine virtuell entworfene Figur von dem genialen Danny Cho und der ist gerade in diesem Anime- und Manga-Bereich ziemlich bekannt und der macht auch CultureJapan.com, einer der ganz großen Seiten in dem Bereich und der hat ja diese Mirai Clock auch entworfen und hat das jetzt als iPad und iPhone-App schon veröffentlicht und jetzt hat der sich vor kurzem von seinem iPhone komplett verabschiedet und ist auf den Samsung Galaxy S3 gekommen, was natürlich die Android-Entwicklung deutlich angekurbelt hat. Hat das allerdings schon vorher in der Mache gehabt, als er noch kein Android gehabt hat. Die Entwicklung dauert leider ziemlich lange schon, aber er hat gesagt, er will halt eine perfekte App rausbringen. Und schon jetzt in der Alpha-Version sollte, so hat er selbst gesagt, die App deutlich flüssiger und besser laufen als die iOS-Fassung. Das wäre ja schon mal ein Versprechen, weil die sieht noch nicht mal schlecht aus, muss man neidlos eingestehen. Vor allem, wenn man das auf so einem Tablet sieht. Und ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt, bis ich die Mirai auf meinem Tablet und auf meinem Handy und überall habe. Ja. Mirai Forever. Und ja, am besten schaut ihr euch mal hier das Video an, das ich auch verlinkt habe. Da könnt ihr das mal sehen, die Preview-Version auf dem Samsung Galaxy S3, wie das aussieht. Und Mann! Ich möchte es jetzt sofort haben. Ich gucke jeden Tag im Play Store. Heute war es noch nicht drauf, aber hoffentlich. Bis Ende des Monats soll es auf jeden Fall im Play Store vorhanden sein. Bin ich echt gespannt drauf. Ja, dann noch eine Kleinigkeit. Wer USB-Sticks und andere USB-Peripherie am Handy oder am Tablet betreiben will, der sollte sich mal dieses Do-it-yourself Weekend Project von Android Central anschauen. Das habe ich verlinkt. Da sieht man, wie man aus einem alten USB-Kabel und USB-Verlängerung sich ein wunderhübscher Adapter machen kann. Das werde ich auch die Woche noch tun. Und da werde ich mir dieses Kabel da zurechtlöten, um dann tatsächlich eben USB-Sticks und Tastaturen etc. am Gerät zu betreiben und ja, herrlich. Ich kann nur sagen, herrlich, brauche ich unbedingt. Das vielleicht klappt das ja auch ab. Ice Cream Sandwich 4.0 ist übrigens eine USB-Unterstützung für die Geräte auch integriert. Leider wird es wahrscheinlich nicht für mein Galaxy Tab funktionieren, das noch unter Gingerbread läuft. Aber immerhin kann ich mir die Spielerei mal geben am Handy. Und also ab Ice Cream Sandwich sind alle Treiber im Prinzip vorhanden. Man braucht da eigentlich nur dieses Kabel dazu und ja, dann geht's. Für die USB-Sticks braucht man unter Umständen etwas mehr. Bei den Samsung-Geräten soll es allerdings auch ohne weiteres gehen. Aber da ist bei einigen Handys eine Software erforderlich. Aber so die Tastatur, Maus und so, das sollte eigentlich alles gehen. Ja, da könnte ich doch vielleicht so ein USB-Hub dran setzen und dann richte ich hier Maus, Tastatur und alles mögliche, Webcam. Nein, da gibt es ja kein Programm, das zu unterstützen. Aber trotzdem, alles mögliche anschließen, das wäre schön. Oder eine Festplatte, hier eine externe Festplatte. Also die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Ja, ich mache mir hier eine 320 GB 2,5 Zoll Festplatte dran. Wow. Ja, warum soll ich das machen? Ich habe eh alles in der Cloud. Egal. Hauptsache man kann's, ja. Warum macht man das? Weil man es kann. So sieht's aus. Ja, also dann komme ich mal zu der Community. Das war's mit den News. Und die Community hat nämlich, war sehr fleißig, sehr, sehr fleißig. Und ich mache jetzt, soll ich das hier mal von hinten aufrollen? Ja, ich mache mal. Und zwar der Thilo Weiß hat geschrieben, ich habe da gleich mal eine Frage an Ryukuk. Hast du Nexus 7 mal gesehen? Mich interessiert nämlich noch der Vergleich mit dem Galaxy Tab 2.7, welches du in die Hände bekommen hast. Ich hatte mir das Galaxy Tab 7N angeschaut, welches sich auch in der Hardware im Prinzip nichts nimmt und auch als erstes drauf hat. Allerdings war ich von der Display-Auflösung geschockt. Ich bin das One X mit 720p Auflösung gewöhnt und empfand das Display des 7 Zoll Tabs als extrem schlecht aufgelöst und pixelig, nur 1024x600. Vor allem Maps sah nicht schön aus. Mein One X hat immerhin 120 Pixel mehr in der Breite und das bei 4,7 Zoll. Das nächste 7 hat 200 Pixel mehr. Durch die gute Haptik und die jetzt verfügbare 3G-Version hätte ich fast zugeschlagen, aber es scheiterte letztlich an der Auflösung. Also ich selbst habe noch kein Nexus 7 live gesehen, das wird sich wahrscheinlich nächste Woche ändern, aber gut, ich kann halt nur von mir berichten, ich habe es schon gesagt, ich war richtig beeindruckt von dem guten Display dieses Samsung. Aber gut, ich bin auch kein One X gewöhnt, ja, vielleicht liegt es tatsächlich daran. Aber wenn auf jeden Fall werde ich es dann nochmal vergleichen, sobald ich das Nexus 7 unter die Finger krieg und dann kann ich da mehr dazu sagen. Ja. So, dann komme ich mal zu der ausführlichen Beschreibung vom Philbo. Das lese ich jetzt einfach mal so vor. Der Philbo schreibt, keine Frage, sondern ein erstes und kurzes Fazit zum Nexus 7. Wie im letzten vorletzten Cast erwähnt, bin ich nun ein total glücklicher Besitzer eines Nexus 7. Danke für die Glückwünsche, aber es war keine große Leistung, sich eins zu kaufen. Wobei ich viele negative Meinungen gehört habe bezüglich Vorbestellung und Kauf bei Geiz ist geil. Und ich, na okay. Keine Auskunft am 3.9., dann per Telefon die Möglichkeit eines Nicht-Eintreffens des Tablets, dann im Netz von verschobenen Liefertermin gelesen und dann noch am Nachmittag eine Mail, dass das Nexus 7 abholbereit ist. Egal. Kleiner Kampf, aber Ende ist gut, alles gut. Und gut ist es wirklich, das Nexus 7 ist mein erstes Tablet. Getestet habe ich das Transformer Prime für einige Tage und habe da festgestellt, dass mir 10 Zoll zu groß sind. Ich will oft einhändig im Bett was lesen, Video schauen oder Musik hören. Da stört es, das stört an dieser Klotz, den man mit zwei Händen halten muss. Die Größe ist also perfekt. Jellybean ist ein Traum, flüssig, hübsch, schick, funktioniert ohne Probleme. Umso schlimmer empfinde ich, dass mein Android 2.3 mit Sense. Kann ich doch verziehen. Ich hatte erst die Befürchtung, dass ich die unfreiwillig genutzte Oberfläche 4 wissen werde wahrscheinlich, beziehungsweise einige Features oder Widgets. Nun muss ich sagen, es gibt keinen Grund mehr für Oberflächen bei Android. Es ist alles da. Was dann noch fehlt, gibt es im Play Store. Jelly Bean und die 7 Zoll ermöglichen mir ein angenehmes und schnelles Tippen. Ich schreibe gerade mit dem Nexus 7. Wow, das ist ein ziemlich langer Text. Wow, nicht schlecht. Ui. Was mache ich mit dem Tablet? Alles, was ich sonst mit meinem Smartphone, das ARD, gemacht habe, nur das Spielen schneller laden, nicht ruckeln und mehr Spaß machen. Google Plus sieht schöner aus, ist angenehmer zu nutzen als auf dem DAD. Chrome ist schnell, synkt super mit dem Desktop und bietet alles, was man braucht. Das Display ist angenehm zu lesen, zeigt keine Streifen, lässt bei mir keine Wünsche offen. Insgesamt bin ich zufrieden und glücklich. Was mir fehlt? Nicht wirklich was. Die ersten Stunden war es komisch, keine Kamera zu haben. Gewohnheit mit meinem DAD, schnell ein Dokument fotografieren und es abspeichern, geht nicht. Egal, das Handy ist nur eine Hosentasche entfernt. Wo ist mein mobiles Internet? Nicht da. Das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl. Raus aus dem Haus, Maps starten und merken, nichts geht. Dass ich nur im WLAN die gewohnten Sachen machen kann, ist erstmal eine Einschränkung. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich das nicht brauche und nach einiger Zeit das Tablet auch nicht als Primärgerät nutzen will unterwegs. Navigieren im Auto klappt mit vorgeladener Route super, sonst Tethering. Ja. Ist der Speicher zu klein? Ich habe 16 GB, 8 GB sind zu wenig. Passend zu Nexus 7 und dem 20-Euro-Gutschein gab es den Sommerschlussverkauf im Play Store. Also einige Spiele gekauft, Nova 3 zum Beispiel, zack, die ersten 2 GB weg. Hier noch ein Spiel, da eine App, dort einen Film und die 8 GB sind überschritten. Wenn ihr euch eins kaufen wollt, dann die Version mit 16 GB. Die reichen aber dicke. Musik kommt komplett aus der Cloud per G-Music. Bilder aus der Cloud von Picasa und Videos von YouTube oder Google Movies. Bücher ebenso. Dank WLAN klappt das alles super. Lohnt sich der Kauf? Ja. Schnell, schön, gut verarbeitet, fairer Preis. Und wenn die Punkte kein 3G, keine SD-Karte nicht stören, kann sofort zugreifen. Ich hoffe, einen ersten Einblick gegeben zu haben. Wenn jemand Fragen hat, kann er mich gerne kontaktieren oder hier etwas schreiben. Grüße an alle Uncast-Hörer und Fans und auch an den Ingo Ulrich, Thomas Clay, Andrio natürlich auch. Vielen Dank. Ja, also im Großen und Ganzen muss ich da voll zustimmen. Ja, super. Ich habe es aber noch nicht mal gesehen, habe ich ja eben gesagt. Ne? Und vielen Dank für den ausführlichen Eindruck, ja, den Ersteindruck. Sehr schön. Ich kann es auch kaum erwarten, bis ich das mal in die Hände bekomme. Ja, das, was ich jetzt halt so oft schon gelesen habe, hier bestätigst du auch in dem Bericht. Ja. Und ich bin da, wie gesagt, auch mal gespannt, wie das dann sich tatsächlich auch im Original anfühlt. Und ja, super, wenn man sich ein Gerät gekauft hat, mit dem man auch zufrieden ist. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, dann ist ja alles gut. Ja, und wie gesagt, es wird jetzt da noch ein kleines Review geben vom Mo wahrscheinlich, 14 Tage. Der hat nämlich heute tatsächlich 2 Galaxy Nexus 7 bestellt. Da heißt es Galaxy Nexus 7 oder nur Nexus 7, ja, nur Nexus 7 bestellt. Und da wird man noch einiges davon hören, denke ich. Also, das war's schon von der Community. Oh, habe ich da nicht noch was? Moment. Da gucke ich doch nochmal schnell. Nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Eine Frage kann ich erst nächste Sendung beantworten. Da komme ich dann noch dazu. Will ich jetzt gar nicht groß Wörter darüber verlieren. Nein, also das war's tatsächlich schon. Ja, gut, okay. Es gab zwar hier eine rege Diskussion, aber im Prinzip von den Themen her ist das auf das Nexus 7 beschränkt. Gut. Also, dann habe ich noch die App der Woche. Und ich habe jetzt hier leider nicht die Anlage angeschlossen. Würde ich euch gerne zeigen. Aber vielleicht kennt ihr ja noch das diese Sprache, Sprachsynthese, die es da gibt aus einem speziellen Film. Ja. Und das werdet ihr bestimmt dann auch erkennen, wenn ihr es hört. Und ja, wenn das jetzt mal geladen hat hier, ja, ich weiß, ich habe ein Samsung Galaxy. Hörst du das mal an? Na, alles klar. Genau. Wargames. Wargames hat es geschafft auf Android mit einem recht interessanten Spiel. Das nennt sich Wargames Whopper. Ja, Whopper, das ist ja dieser berühmte Computer aus Wargames, der hier fast den Dritten Weltkrieg auslöst. Und genau in diese Rolle, dieses Computer, schlüpft man als Spieler. Man selbst ist also Whopper und muss dafür sorgen, dass eben hier die ganzen anderen, ja, Gegner wie zum Beispiel Matthew Broderick, ja, also das heißt im Film ist da David Lightman, ja, und Jennifer Mack und McKittrick und Professor Forken, dass die eben alle besiegt werden, ja, mit einem sehr genialen Puzzle-Game. Ja, das ist auch so ein Verbindungsgame. Allerdings muss man hier die einzelnen Teile selbst mit den Fingern verbinden, also quasi eine Linie drüber zeichnen, damit sie weggehen. Und da kann man teilweise durch geschicktes Zeichnen wesentlich mehr Elemente dann markieren, die dann eben in einem Schlag weggehen. Es sind auch verschiedene Elemente, die einen fügen zum Beispiel dem Gegner Schaden zu, die anderen heilen einem selbst. Dann gibt es noch tatsächlich spezielle so Zusatzwaffen und Items, die man eben dann sich freischalten kann, indem man, das finde ich besonders genial, indem man seine Speicherkapazität von seinem Computer erweitert, ja, also quasi Kilobytes hortet, und dann kann man mit diesen Kilobytes Updates kaufen, virtuell, die dann eben das Spiel vereinfachen, beziehungsweise dann ermöglichen, dass man eben bis zu sogar biologische Waffen holt, die dann kontinuierlich dem Gegner Schaden zufügen und so weiter. Also makaber, aber eben ganz im Sinne von Wargames. Und das ist also das, was ich eben gesagt habe mit dem Kaufen. Das ist nicht echtes Geld. Das ist kein Free-to-Play-Game. Das ist kein Spiel, in dem man irgendwie da Sachen im normalen Betrieb da kaufen kann, sondern man muss da durch Spielen sich die Kilobytes erarbeiten, durch Gewinn eben gegen Gegner. Und dann kann man hier sich selbst dann aufrüsten. Das Spiel selbst, die einzelnen Levels sind so wie bei Angry Birds aufgeteilt im Prinzip. Das heißt, wenn ein Level mal gespielt ist, kann man das immer wieder aufrufen, separat davon. Und je nachdem, wie gut es ist, gibt es Bronze, Silber oder Gold, wenn man diese Levels geschafft hat. So dass man immer noch ein bisschen Spiel hat normalerweise, um sich nochmal ein Level vorzunehmen, um das zu verbessern. Am Anfang ist es ziemlich einfach, wird allerdings relativ schnell sehr stark. Also die Jennifer Mack, die hat schon ein paar interessante Moves drauf, ja. Und McKittrick, ja, ne? Und der Computerexperte, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der nochmal, weiß nicht, der also den Whopper dort bedient. Der ist schon richtig gut und das ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Es gibt sehr viele Levels. Macht riesen Spaß. Okay, ich gebe es zu. Ich kann natürlich total voreingenommen sein, ja, weil ich ja absoluter Wargames-Fan bin. Und wenn hier die Original-Samples ertönen, ja, dann schlägt mein Herz gleich einen Tick schneller. Und das Spiel ist übrigens offiziell lizenziert. Also das ist kein Spiel, das jetzt irgendwie hier den Film total abrippt, sage ich mal jetzt, sondern spielt wirklich mit der Lizenz und die durften auch für den Trailer tatsächlich offizielle Filmmaterialien verwenden von Wargames. Sehr, sehr schön und das macht richtig Spaß. MGM, wie gesagt, hat es offiziell lizenziert und damit ist das abgedeckt, dass eben die ganzen Originalcharaktere auftauchen mit den Originalnamen und auch den Original-Soundeffekten. Immer wieder in verschiedenen Levels kommen immer wieder neue Soundeffekte dazu, die ihr sofort erkennen könnt, wenn ihr Wargames oft genug gesehen habe. Also richtig toll. Mir macht's jedenfalls ganz, ganz viel Spaß. Wargames Whopper, ja, WOPR im Play Store gibt's das zum Herunterladen für gerade mal 79 Cent. Ist wie gesagt also kein Free-to-Play-Game, sondern da muss man was dafür bezahlen, kriegt aber deswegen auch eine offizielle Lizenz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn alle Filmlizenzspiele so gut wären wie das hier, dann wäre ich zufrieden. Die Grafik passt. Die Grafik passt an den Film, also vom Aussehen her, ja, passt absolut zum Film, wenn ihr den großen Bildschirm seht in der Verteidigungszentrale bei NORAD im Film, ja, dann fühlt ihr euch dort auch wieder sofort heimisch. Klar, grafisch ist das Spiel absolut kein Überflieger. Ja, also das ist wirklich keine Grafikdemo. Aber darauf kommt es bei dem Spiel nicht an, wie so oft bei den Puzzle-Games. Und da die Grafik, auch wenn sie jetzt nicht den heutigen Standards entspricht, aber genau das ist, was man sehen will als Wargames-Fan, ja dann, was? Warum sollte man das ja verschlimmbessern dann? Ne? Super. Wahnsinn. 12 powerful Mods und 6 upgradable Levels soll es da geben. Ja, also es gibt Modifikationen, die man dann eben im Spiel bekommen kann, ja, und dann eben weiter loslegen kann. Also ich finde schon genial. Ich kann mich kaum beruhigen. Ich könnte jetzt gerade zum Ende kommen. Das mache ich jetzt auch, weil die Sendung ist jetzt schon wieder am Ende. Heute ziemlich früh. Ja, aber ich war da der E-Book-Reader-Schlacht nicht ganz so auf Touren gekommen, wie ich das normalerweise mache. Es ging ja nur um E-Book-Reader. Also Leute, Wargames Whopper jetzt im Marketplace. Quatsch, bei Google Play. 79 Cent. Und damit sind wir am Ende vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und jetzt ganz klar, ihr könnt mich erreichen unter Google Plus Uncast. Einfach oben Plus Uncast in der Suche eingeben. Die Vanity-URL habe ich immer noch nicht. Ja, ich weiß noch nicht mal, an wen ihr bei Google schreiben könntet, dass wir die endlich bekommen. Ja, aber tja, geht nicht. Weiß nicht, habe kein Interesse. Google vergibt die freie Schnauze, ich habe noch keine bekommen. Dann auch per Mail könnt ihr mich erreichen, rio@thenetcast.com, bitteschön. Und immer an die Mehrzahl denken, @thenetcast.com. Und genau dort findet ihr auch Links und Informationen zu der Folge, wirklich die ganzen Links zu der Folge. Uncast.thenetcast.com. Und damit entlasse ich euch in die Woche. Habt eine schöne Woche. Viel Spaß. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes ripple that world.